1. Obwohl Menschen plane in ihrem Herzen schmieden, kommt die endgültige Antwort oder das Ergebnis von Jahwe. 2. Waren dein Mensch als sein eigenen Wege für Reinhold, ist es Jahwe, der die Waren Beweggrund und Absichten Pracht. 3. Wenn du dein Werk Jahwe anvertraust, werden dein Vorhaben gelingen. 4. Jahwe hat all zu seinem bestimmten Zweck geschaffen, sogar den Gottlosen für den Tag des Unglücks. 5. Jeder hochmütig ist Jahwe ein Graul, es steht fest, dass nicht ungestraft bleiben wird. 6. Durch Liebe und Treue wird schon gesund, und durch die Furcht Jahwes made it man das Bose. 7. Wenn das Verhalten eins Menschen Jahwe gefällt, versent sogar dessen Feinde mit ihm. 8. Wenn ich mit gerechtig geht ist besser als ein großes Einkommen, das durch unrecht erworben wird. 9. Das Herz des Menschen plant seinen Weg, doch Jahwe lenkt sein Schritt. 10. Ein Orakelspruch liegt auf den Lippen des Königs, daher wird sein Mund beim erteilen keinen Fehlermachen. 11. Gerecht Wagen und Gewicht kommen von Jahwe, all Gewichtstein im Butelsin sein Werk. 12. Gott loses Handeln ist Königen ein Graul, den der Thron wird durch gerechtig Keet gefestigt. 13. Konige Scharzen gerecht wird, und sie lieben den, der aufrichtig spricht. 14. Der Zorn des Königs gleicht Todesboten, doch ein weiser Mann kann in besänftigen. 15. Im freundlichen Blick des Königs liegt Leben und sein Wohlwollen gleicht den Wolken des Frühlingsregens. 16. Es ist viel besser, Weisheit zu erwerben als Gold, und einzig zu gewinnen ist dem Silber vor zu sehen. 17. Der Weg der Rechtschaffenen besteht darin, das Bos zu meiden, wer auf seinen Wandel achtet, bewahrt sein Leben. 18. Dem Sturz get stolz voraus, und ein hochmütiger Schin fährt am Fall. 19. Es ist besser, demütig mit den demütigen zu sein, als büt mit den stolzen zu teilen. 20. Wer auf die Lehr achtet, findet Guts, und wohl dem, der Jahwe vertraut. 21. Wer ein weißes Herz hat, wird verstandig genannt, und angenehm wird fordern die Belehrung. 22. Klugheit ist ein Quell des Lebens für den, der sie besitzt, doch die Narrheit ist die Strafe der Toren. 23. Das Herz des Weisen macht seinen Mund klug und vermehrt die Lehr auf seinen Lippen. 24. Freundlich wird sind wie Honigsheim, sus für die Seel und heilsam für die Nocken. 25. Mancher Weg erscheint einem Menschen richtig, doch sein End führt zu todlichen Wegen. 26. Der Hunger des Arbeiters treibt ihnen, denn sein eigener Mann zwingt in zur Arbeit. 27. Ein nichtsnutziger Mensch grab nach Unglück, und auf seinen Lippen ist wie Versengens Feuer. 28. Ein hinterhaltiger Mensch stiftet Streiten, und ein verliebter Trent Ensch Freund. 29. Ein gewalttätiger Mensch werfet seinen Nachsten und führt ihn auf keinen guten Weg. 30. Wer die Augen schließt, sind auf Rank, wer die Lippen zusammenneift, hat das Bos bereits vollbracht. 31. Graus Hart ist ein herrlich Krone, sie wird auf dem Weg der Gerechtigkeit erlangt. 32. Ein geduldiger Mensch ist besser als ein Held, und wer seinen Geist beherrscht, ist besser als ein Stadtteroberer. 33. Man wirft das Los in den Schoss, doch jeden Scheiden kommt von Jahwe.